Stille folgte diesen zernichtenden Stunden. Eine eigentliche Totenstille. Ich suchte nun keine Rettung mehr. Ich achtete nichts. Ich war wie ein Tier unter der Hand des Schlechters.